Mac! Ich kann dich nicht anschauen. Mac, bitte antworte. Hier ist Jackie. Jackie Brown. Mac, bitte. Sei so gut und antworte. Ich kann es nicht mehr aushalten. Maggie, was ist das? Nun ist er fort. Gott sei Dank. Mein Name ist Peachum. Ich komme mir die 40 Pfund abholen, die für die Dingfestmachung des Banditen McKeith ausgesetzt sind. Hallo. Ist das Herr McKeith? Ach so. Ach, der andere Herr ist wohl auf den Bummel gegangen. Ich komme da herein, einen Verbrecher zu besuchen. Und wer sitzt da? Der Herr Brown. Tiger Brown sitzt da. Und sein Freund McKeith sitzt nicht da. Oh, Herr Peachum, es ist nicht meine Schuld. Sicher nicht. Wieso denn? Sie selber werden doch nicht, wo Sie sich dadurch in eine solche Lage bringen werden. Unmöglich, Brown. Herr Peachum, ich bin außer mir. Das glaube ich. Scheißlich müssen Sie sich fühlen. Zum Teufel, ich kann doch nichts dafür, wenn der Kerl entweicht. Die Polizei kann da nichts machen. So, die Polizei kann da nichts machen. Sie glauben nicht, dass wir Herrn McKeith wiedersehen werden. Nein? Dann ist es scheußlich ungerecht, was mit Ihnen geschehen wird. Tja, den strahlenden Krönungszug, den sehe ich ja noch nicht. Was soll das heißen? Ich darf Sie da wohl an einen historischen Vorfall erinnern, der, obwohl er seinerzeit im Jahre 1400 vor Christi großes Aufsehen erregte, doch heute weiteren Kreisen unbekannt ist. Als der ägyptische König Ramses II. Gestorben war, ließ sich der Polizeihauptmann von Ninive irgendeine Kleinigkeit gegen die unteren Schichten der Bevölkerung zu Schulden kommen. Die Folgen waren schon damals furchtbar. Der Krönungszug der Thronfolgerin Semiramis wurde, wie es in den Geschichtsbüchern heißt, durch die allzu lebhafte Beteiligung der untersten Schichten der Bevölkerung zu einer Kette von Katastrophen. Wirklich? Der Herr sei mit Ihnen, Brown. Jetzt kann nur mehr die eiserne Faust helfen. Der befreite Räuber McKeith und Frau Peachum machen sich Gedanken über die Frage, denn wovon lebt der Mensch? Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, auszieht, anfällt, abwürgt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Ihr Herren, bildet euch, man darf nicht sein. Der Mensch geht nur um den nächsten Tag allein. Ihr lehrt uns, wann ein Weib die Röcke heben und ihre Augen einwärts drehen kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. ihr, die auf unserer Scham und eure Lust besteht. Das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer schiebt und wie es immer dreht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, auszieht, anfällt, abwürgt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Ihr Herren, lebt euch nur da nicht an. Der Mensch steht nur von diesem Tag allein. In derselben Nacht rüstet Peachum zum Aufbruch. Durch eine Demonstration des Elends beabsichtigt er, den Krönungszug zu stören. Mein Auge gab ich dem König. Die Tafel ist in Ordnung. Ein Opfer? Ein Opfer militärischer Willkür. Sehr gut. Der Bettler als König, naja, was ist denn das? Krieg ist ein großes Geschäft. Investiere deinen Sohn. Meine Herren Bettler, in dieser Stunde arbeiten in unseren 11 Filialen von Drury Lane bis Turnbridge 1432 Herren an solchen Täfelchen wie Sie, um der Krönung unserer Königin beizuwohnen. Vorwärts! Vorwärts, wenn er nicht arbeiten wollt, könnt er nicht betteln. Ja. Du willst ein Blinder sein? Kannst nicht mal ein richtiges K machen? Das soll eine Kinderhandschrift sein. Ist ja ein alter Mann. Jetzt tritt die Krönungswache unter das Gewehr. Die werden auch noch nicht ahnen, dass sie es heute an dem schönsten Tag ihres Militärlebens mit uns zu tun haben werden. Da kommt ein Dutzend übernächtigter Hühner angetrippelt, Frau Peachum. Sie behaupten, Sie kriegen hier Geld? Lassen Sie uns gütigst rein, Herr. Unser Anliegen mögen wir selber vortragen. Gnädige Frau. Na, ihr seht ja aus wie von der Stange gefallen. Ihr kommt wohl wegen dem Geld für euren McKeith. Also ihr bekommt gar nichts, versteht ihr? Gar nichts. Wie dürfen wir das verstehen, gnädige Frau? Mir auf die Bude zu rücken, mitten in der Nacht, 3 Uhr früh in ein anständiges Haus zu kommen? Ihr solltet euch lieber ausschlafen von eurem Gewerbe. Aussehen tut ihr wie gespiene Milch. So, wir können also unser kontraktliches Honorar dafür, dass wir Herrn McKeith dingfest gemacht haben, nicht bekommen, gnädige Frau? Ganz richtig, einen Dreck bekommt ihr und keinen Judaslohn. Und warum, gnädige Frau? Weil dieser saubere Herr McKeith wieder in alle Winde verstreut ist, darum. Und jetzt marsch! Aus meiner guten Stube, meine Damen. Also das ist doch die Höhe. Sie machen Sie das nur nicht mit uns, das möchte ich Ihnen gesagt haben. Mit uns nicht. Bitte, die Damen wünschen, hinausgeführt zu werden. Also, ich möchte Sie doch bitten, Ihre dreckige Fresse zu halten, gnädige Frau. Sonst könnte es nämlich passieren, dass wir hier... Was ist denn los, meine Damen? Warum sollen wir Ihnen denn Geld geben? Sitzt Herr McKeith oder sitzt er nicht? Lassen Sie mich doch mit Ihrem Herrn McKeith in Ruhe. Dem können Sie nicht das Wasser reichen. Ich habe heute Nacht einen Herrn weggehen lassen müssen, weil ich in die Kissen weinte, als ich daran denken musste, dass ich diesen Gentleman an Sie verkauft habe. Ja, meine Damen. Und was glauben Sie, was heute Morgen geschah? Vor noch nicht einer Stunde pfiff es und auf der Straße stand eben dieser Herr, um den ich geweint hatte und wünschte, dass ich ihm die Schlüssel runterwerfe. In meinen Armen wollte er mich die Unbill vergessen machen, die ich ihm zugefügt habe. Das ist der letzte Gentleman in London, meine Damen. Und wenn unsere Kollegin Sukey Tawdry jetzt nicht mitgekommen ist, dann ist es, weil er von mir noch zu ihr ging, um auch sie zu trösten. Sukitari. So. Und jetzt wissen Sie, dass Sie diesem Herrn nicht das Wasser reichen können, Sie niedriger Spätzel. Fisch, ja? Lauf schnell zum nächsten Polizeiposten. Herr McKeith weilen bei Fräulein Sukitori. In Ordnung, Chef. Das wird ein Fest, wenn der hängen wird. Aber meine Damen, warum streiten wir? Das Geld wird gezahlt werden, selbstverständlich. Liebe Celia, du solltest lieber gehen und für die Damen Kaffee kochen, als dass du sie hier anpöbelst. Lassen Sie uns erst die geschäftliche Seite Ihres reizenden Besuches klären, meine Damen. Sie können morgen am Geschäft vorbeikommen und sich Ihr Geld holen, aber nach der Krönung. Frau Peachum, Sie sehen mich sprachlos. Vorwärts. Vorwärts, meine Herren Bettler. Ihr würdet einfach in den Kloaken von Turnbridge verkommen, wenn ich nicht in meinen schlaflosen Nächten herausgebracht hätte, wie man aus eurer Armut einen Penny herausziehen kann. Antreten. Wir versammeln uns in einer Stunde vom Buckingham Palast. Marsch. Polenta, bis zur Wache bin ich gar nicht gekommen. Die Polizei ist schon da. Versteckt euch. Celia. Ja. Stell die Kapelle zusammen. Vorwärts. Und wenn du mich sagen hörst, harmlos, verstehst du mich? Harmlos. Harmlos? Ich verstehe gar nichts. Na, selbstverständlich verstehst du gar nichts. Also, wenn ich sage harmlos, harmlos, dann spielt mir irgendeine Art von Musik. Also los! Wir werden es versuchen. Los, kommt! Versteckt euch hinter den Vorhängen. Doch. Und jetzt wird durchgegriffen, Herr Bettlers Freund. Gleich mal den Kettel in den Schliff. Ah, da sind ja einige von den reizenden Tafeln. Ein Opfer militärischer Willkür. Sind Sie das, gnädige Frau? Bin ich's noch nicht. Kann es doch schnell so kommen. Guten Morgen, Frau.